Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95. Oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181. Oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen und ich begrüße Sie herzlich heute und es geht heute um das Florida Orchester und das kommende Beethoven-Jahr, wo Sie sehr, sehr viel Beethoven-Stücke hören werden, von Klavier bis vollem Orchester natürlich. Und wir freuen uns sehr auf diesen Herbst 2019. Das Jahr 2019-20 wird ein Beethoven-Jahr. Hier auch im Florida Orchester in Westflorida. Und ich habe mich unterhalten mit Gisela Benny. Und da geht es um Frau Benny selbst und ihre Liebe zum Orchester, wie auch ich das Orchester sehr, sehr liebe. Ein volles Orchester hier in Westflorida. Aber es wird in USA natürlich privat gefördert, vorwiegend. Und das heißt, es braucht Fördervereine. Und einer dieser Fördervereine für das Florida Orchester ist die North Suncoast Associates. Und dieser Förderverein, der bemüht sich sehr um das Orchester. Es wird den Mitgliedern auch sehr viel geboten. Das heißt, es kommen Orchestermitglieder, es kommen immer große Dirigenten, nicht nur Gastdirigenten, die das Orchester betreuen, sondern auch die Hauptdirigenten des Orchesters. Das ist natürlich Michael Francis, der Maestro der Masterwork-Serie. Und dann gibt es Jeff Tysack, der die Pop-Serie betreut, sozusagen das Kurorchester-Segment des Orchesters. Und natürlich das Programm der Coffee House Concerts oder der Coffee Concerts. Und das ist Stuart Malina, der diese Serie betreut. Und er kann einen Emmy sein eigen nennen. Das heißt, er hat auch schon, oder habe ich gerade Emmy gesagt? Ich glaube, es sind Grammys. Jedenfalls geht es um die Preise, die man für Musik und Musikgestaltung bekommt. Und er hat also für so ein Stück, das er zusammengestellt hat, Musik zusammengestellt hat, hat er einen großen Musikpreis bekommen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Herrn haben, der ein Konzert oder beziehungsweise eine Konzertreihe für Billy Joel zusammengestellt hat. Und das ist Stuart Malina und der ist jetzt in unserer Gegend und für die Coffee Concerts zuständig. Und der letzte große Fundraiser, das heißt, da wird Geld gesammelt, da kommen viele Leute zusammen und das nennt sich für die North Suncoast Associates. Das ist der Hauptsammeltag sozusagen. Wenn das Orchester gefördert wird, dann braucht man natürlich auch gestiftete Dinge und da gibt es von schönen Weinen bis Reisen alles zu ersteigern und da kam auch wieder viel zusammen für das Orchester und seine Programme, die Programme, die Sie auch in der ganzen Gegend sehen können, das heißt, die Schulen werden betreut, es gibt ein Petting Zoo, das heißt, da werden Musikinstrumente ausgelegt und die kleinen Kinder und größeren Kinder und Schüler aller Art können sich dort ein bisschen ausprobieren, diese Instrumente ausprobieren und sich als Musiker probieren. Und dann kommen sie vielleicht eher zur Musik. Das ist immer ein ganz, ganz wunderbarer Tag. Und es gibt natürlich auch Sing-alongs, das heißt, die ganze Umgebung ist eingeladen und kann also auch mitsingen mit Musikstücken des Orchesters einmal im Jahr. Und das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Alle diese Programme werden gefördert von den North Suncoast Associates und noch einigen anderen Fördervereinen. Jedenfalls ist Stuart Malina der große Gast gewesen 2019 bei dem sogenannten Bravura Brunch. Und das ist immer im Frühjahr und dann wird mehrmals im Jahr sich getroffen und es werden Musikprogramme für speziell diesen Förderverein auch gegeben von den einzelnen Musikern des Orchesters und es gibt einen neuen Vorsteher sozusagen und auch der stellt sich den Fördervereinen vor und freut sich natürlich, alle kennenzulernen. Und in diesem Falle haben wir nach einem solchen Abend mit dem Florida Orchester, mit einzelnen Mitgliedern, haben wir uns unterhalten, Gisela, Benny und ich. Gisela ist auch Deutsche und erzählt uns, wie sie nach Amerika gekommen ist und auch, warum sie so eine große Liebe zu der Kultur und der klassischen Musik hat und warum sie eben in diesem Förderverein auch mitmacht. Wir laden natürlich alle ein, wenn Sie in Westflorida sind, diesem Förderverein beizutreten, aber auch einfach die Konzerte zu genießen, sich Karten zu kaufen, sich Abonnements zu kaufen. Das ist ein unwahrscheinlich schönes Orchester, das dreimal am jedem Wochenende das Konzert an drei verschiedenen Orten in drei großen Hallen in der Tampa-Bucht spielt. Das heißt, wenn Sie eine Karte haben, können Sie sie für eines dieser drei Konzerte benutzen. Das heißt, Sie können sie jederzeit also zurückgeben und umtauschen und das macht die Sache sehr viel einfacher und manchmal hat man eben an einem Tag keine Zeit und dann geht man eben an dem anderen Tag in das gleiche Konzert. Und das ist für diejenigen, die mobil sind, wunderbar und diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, auch sehr, sehr schön. Ganze Busse fahren zu den Orchesterkonzerten, viele Menschen werden abgeholt. Das ist eine ganz, ganz selbstverständliche Sache, dass man dahin findet und heutzutage ist ja Transport wirklich keine große Angelegenheit mehr. Man wird mitgenommen oder man findet einen Weg und man genießt das Konzert zusammen, gemeinsam. Ich darf Sie jetzt einladen zu dem Konzert bzw. zu dem Gespräch über Konzerte, über das Florida Orchester und über diesen Förderverein North Suncoast Associates mit Gisela Benny. Am Mikrofon Susanne Nielsen bei diesem unterhaltenden Gespräch. Wir sitzen mal wieder im Kulturspiegel und ich sitze mit einer deutschsprachigen Dame in Florida, was sehr schön ist. Und ich bin Susanne Nielsen und darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zum Kulturspiegel. Und Gisela Benny, wir haben uns kennengelernt über das Florida Orchester.

Dankeschön, Gisela, für dieses Gespräch, und wir hoffen, dass Sie floridaorchestra.org mal anschauen und da hingehen und die Suncoast Associates, North Suncoast Associates ist diese eine Gilde, es gibt also drei Stück, die in der Gegend dann für sich für das Orchester einsetzen. Und bei denen man viel Spaß haben kann. Die bekommen heute einen großen Scheck von uns. Ja, das Orchester bekommt der Scheck. Ja. Das heißt, das wurde sehr viel gespendet. Oh ja. Und das ist jetzt das Ende der Saison. Richtig. 2017, 18. Mhm. Und es ist jetzt Mai 2018. Und jedes Jahr gibt es einen großen Bravura Brunch. Mhm. Schwer auszusprechen für im März. Und, und da wurde viel gesammelt. Ja. Und da wurden Afrika-Reisen verlost. Und alles Mögliche, also versteigert. Auktionen und weiß ja Kuckuck. Diese Auktion, da ist ein Auktionär, der hat das fantastisch gemacht und im letzten Jahr auch. Und immer schon. Aber auch die musikalischen Darbietungen, die von den Mambo Kings waren. Ja, das war auch schön, war was anderes. Ja. Okay, tschüss. Gut. Und vielen Dank fürs Zuhören, Ihnen allen. Und vielen Dank für dieses nette Gespräch, Gisela Becking. Ich danke auch. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt von Ihnen verabschiedet und Ihnen eine ganz, ganz tolle Woche wünscht, bis wir uns nächste Woche wiederhören mit einer neuen Sendung und Unterhaltung. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye bye. Und seien Sie nett zueinander. Tschüss. Das war unser Gespräch mit Gisela Benny und mir, Susanne Nielsen. Und ich freue mich außerordentlich, dass Frau Benny uns so frei erzählt hat von ihrem Leben und auch von ihrer Liebe zum Florida Orchester und zu der klassischen Musik. Und ich hoffe, Sie selber finden zum Florida Orchester, floridaorchestra.org, wo die Herbstsaison 2018-19 bereits Abonnements verkauft und auch Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie online schauen. Und natürlich in unserer Sendung können Sie auch immer wieder nachschauen, was es an Konzerten gibt, wie Sie an Karten kommen und natürlich uns jederzeit davon berichten. Wir freuen uns über E-Mails info@germanradioshow.com, ob Ihnen dieses Gespräch Spaß gemacht hat und ob Sie vielleicht auch zu den Hörern und Besuchern der Florida Orchester Konzerte in Westflorida gehören. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt ein ganz tolles Wochenende wünscht. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche, bis wir uns wiederhören mit einer neuen Sendung an jedem Sonntag. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Unsere Buchrezension. Von Renate Schauer geschrieben, von Susanne Nielsen vorgelesen. Das Unerwartete dominiert. Hans Gerhards Mehr zu Hause als ich versammelt Szenen, die durch ihre Spiegelungen bestechen. Hans Gerhards 14 Kurzgeschichten Mehr zu Hause als ich werden dem Titel des Bändchens gerecht. Der Autor verdichtet Szenen, die jenseits gängiger Erwartungen spielen. Sich darin zu Hause zu fühlen, ist schwer, denn auch die Protagonistinnen kennzeichnet meist eine Distanz zu dem, was sie durchleben, die manchmal sogar an ungläubiges Staunen grenzt. Dieser Kniff ermöglicht eine frappierende Genauigkeit, mit der Sekundenbruchteile nichts Gesagtes sowie kleinste Details und Regungen zu fesseln vermögen. Es stimmt, jemand anders ist immer mehr zu Hause als ich. Wer das ist, bleibt offen. Wir sind es nicht, und der Autor scheint es offenbar auch nicht zu sein. Er ist uns also nicht überlegen. Auch dann nicht, wenn er uns als Ich-Erzähler an die Hand nimmt und trotzdem nicht vollständig in das Geschehen eintaucht, obwohl er ihm auf den Grund zu gehen versucht. Ein Geschehen freilich, dem nichts Sensationelles, aber Ungewöhnliches anhaftet. Wer kommt schon auf die Idee zu schildern, wie der Ex-Freund bei seiner Verflossenen sein Aquarium abholt, aus dem noch das Wasser abgelassen werden muss? Grotesk wird die Szene dadurch, dass der aktuelle Lover sich bei dem Vorgang in Betrachtungen über den weltweiten Verbrauch von Klopapier verliert. Es ist nicht die einzige Kurzgeschichte, in der es um Zahlenspiele geht. Unter anderem begleiten wir Jens, der in Mathematik promoviert und auf einer Wanderung mit einem Arzt ins Gespräch kommt, dabei aber mehr über die Erfindung des Abakus nachdenkt, als die aufkeimende Beziehung zur Kenntnis zu nehmen. Oder es wird nach den angeblich Schuldigen gesucht, die zu dicke Fliesen verbauten, was dazu führt, dass ein Schwimmbecken 7 Zentimeter zu kurz ist, um als olympiatauglich bestehen zu können. Auf der einen Seite Unerwartbares und Distanz, auf der anderen Seite entsteht aber für den Leser eine sehr präzise Augenblicksnähe zu dem Geschehen. Ist der Augenblick vorbei, können die Details getrost vergessen werden. Wichtiger sind die Schwingungen, die sich vermittelt haben. Die stecken oft in Nebensächlichkeiten. Das kleine Stolpern oder Stocken sagt zum Teil mehr als das tatsächlich Gesagte. Auf diese Weise sind auch die Beziehungen dargestellt. Da ist zum Beispiel der Mann mit dem Tourette-Syndrom, der gerade erfahren hat, dass sein Vater gestorben ist. Er sucht den Beistand, weil er in Stresssituationen laut schreit und zur Beruhigung auf den See hinaus will, wo Windstille Stagnation erzwingt, inmitten von anderen Booten, deren Eigner die Schreie nicht einordnen können. Oder es wird banale Hilflosigkeit offenbar, als in »Der General ist nicht zu Hause« ein junger Mann, die Ex-Freundin seines Bruders und die beiden sich eigentlich nichts zu sagen haben. Stark ist die Suche nach einem neuen Zuhause in Rumänien, Anastasias Zuhause. Hier wird aber leider ohne typografischen Fingerzeig mehr die Perspektive gewechselt, weshalb die Orientierung nicht leicht fällt. Diese Marotte Zeiten- und Perspektivwechsel ohne besondere Kennzeichnung ist auch anderen Geschichten eigen. Dank der strengen Konzentration aufs Wesentliche ist das aber meist nicht besonders störend. Obwohl nicht regelrecht ein Stimmungsbild gezeichnet wird, verdichtet sich doch ein Grundgefühl, das sich auch an kleinsten festmachen kann. Das Verlangen nach Verlässlichkeit trifft auf unkalkulierbare Realität. Der Gegenpol zur Raffinesse und Doppeldeutigkeit ist das genaue Hinschauen. Oft müssen Protagonistinnen sowie Leserinnen Schwerverdauliches oder Abstruses zur Kenntnis nehmen. Doch gleichzeitig wird offenbar, dass man angesichts unzähliger Varianten von Spielarten nichts dramatisieren muss. Es gehört immer mehr zum Alltag, als die Oberfläche preisgibt. Und wie im richtigen Leben ist nie abschätzbar, wie ein Schicksal weitergeht, nachdem das Kapitel im Buch zu Ende ist. Der Schlitz im Zeitvorhang muss uns genügen. Er ist hier längstens über 22 Seiten geöffnet. Bewertungen bleiben außen vor. Hans Gerhard zeigt uns, wie sich Verlorenheit spiegeln lässt, ohne dass jemand aus dem Alltag herausfällt, vielleicht nur ein wenig daneben steht. Es ist sein 3. Band mit Erzählungen. Für Flachs und Lerchen wurde er 2010 mit dem Hans-Bernhard-Schiff-Literaturpreis ausgezeichnet. 24 Kurzgeschichten lieferte er als Stadtteilautor über das Nassauer Nauwieser Viertel. Seit 2013 ist der Rechtsanwalt und ehemalige Poetry Slammer Vorsitzender des Saarländischen Künstlerhauses. Mit mehr Zuhause als ich fächert er thematisch ein breites Spektrum auf. Hans Gerhard, mehr Zuhause als ich, Kurzgeschichten. Conte Verlag, St. Ingbert, 2017, 202 Seiten.